der AfD habe sich von den Themen Europa und Griechenland auf die Themen Islam und Integration verlagert. WDR aktuell. Aus der Region. Die Ruhrtalbrücke der A52 bei Mülheim soll abgerissen und neu gebaut werden. Straßen NRW hat heute Einzelheiten zu dem Bauprojekt mitgeteilt. Die Ruhrtalbrücke verbindet Breitscheid und Essen-Kettwig. Stefanie Grimme, WDR Essen. 233 Millionen Euro teuer und eine Riesenbaustelle. Für den Neubau der 1,8 Kilometer langen Ruhrtalbrücke wird zunächst der erste Teil der neuen Brücke neben die alte gesetzt. Dann wird die alte zurückgebaut oder gesprengt, anschließend an gleicher Stelle der zweite Teil der Brücke neu gebaut. Während der gesamten Bauzeit wird die Brücke vierspurig befahrbar sein. Baubeginn ist frühestens im Jahr 2024 und fertig ist das Ganze dann vielleicht in 10 Jahren. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern mit großen Regenmengen und Hagel, und zwar in Teilen des Bergischen Landes und in einzelnen Teilen des östlichen Ruhrgebiets. Sonst ist es wechselnd bewölkt, örtlich fallen kurze Regenschauer, die Temperaturen liegen am Abend zwischen 16 und 22 Grad. Morgen kräftige Schauer und Gewitter, nur gelegentlich etwas Sonne, in Löhne 21 Grad, in Dorsten 22 und in Aachen 23 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen in unserer Themenwoche unter der Überschrift Kinder leicht zu einem weiteren der Kindheit gewidmeten Hörspiel. Und vielleicht haben Sie das ja schon mal erlebt. Sie begegnen einem Menschen und stellen plötzlich fest, dass Sie in Ihrer Kindheit ganz ähnliche Dinge erlebt haben, dass Sie Erinnerungen teilen. Den Figuren im heutigen Hörspiel passiert genau das. In Gemeinsame Kindheit von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl unter der Regie von Raoul Wolfgang Schnell nehmen uns die beiden Wortkünstler mit auf eine poetische Reise in ihre eigene Kindheit. Ein literarisches Experiment und ein heiterer Rückblick, bei dem zwischen den Zeilen immer wieder auch Ernst und Tragik durchblitzen. Kalt. Kalt. 9:30 ist etwas früh. Kann ich schlafen, aber bis 4:30, 5 oder sowas nicht geschlafen. 6 aufgewacht. Licht gebrannt, Radio an und so weiter. Oh Gott. Kopfweh? Entsetzlich. Kopfweh? Ja, völlig, völlig. Schau, was ich dir mitgebracht. Mein Gott, eine Nestle. Eine ganz herrliche Sache. Aber an und für sich schon. Ist schon lustig, dich so am Morgen da zu haben. Ja, ist schön. Großartig. So eine Zusammenarbeit habe ich mir allerdings anders vorgestellt. Da muss man natürlich dann überhaupt alles andere zurückstellen. Die eigenen Sachen und so. Ja. Sprechen wir einmal von diesem, ja, Taschentuch, Papiertaschentuch oder anderes. Schauen wir vielleicht, was wir uns da... Ja. Ist dir kalt? Nein, dir? Nein, ja. Das Generalthema also ist gemeinsame Kindheit. Ja, Sandkasten und so. Mutter wimmeln oder hineinwimmeln. Mutter, unser Karo ist wieder da. Oder Brotkrümeln in den ausziehbaren Tisch schmuggeln. Herze mich und küsse mich und krünkle meine Krause nicht. Oder die Reiber von Schiller, Rücken gegen Anrichte, hin und her, auf und ab. Oder das hilft dem Vater auf die Mutter. Verdeutschungen. Am Montag. Du weißt, was Montag ist. Ja. Also am Montag. Und zwar jetzt generell. Da ist immer eine ganz große Menge, und ich weiß nicht mehr genau, auf welche Weise, Reis

Komm doch herauf. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Mit Rücksicht auf den Sonnenstand bzw. Mondphase bzw. Luftbewegung bzw. seine Freude anders wie jedes Jahr bis zur Dämmerung. Machen Sie Platz, bitte. Platz. Und denken Sie sich einen großen Violinschlüssel. Und hören Sie. Hören Sie. Hören Sie, wie eindringlich, absolut. Gemeinsame Kindheit von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl. Es sprachen Mann, Herbert Fleischmann, Frau, Elisabeth Opitz, Knabe, Christoph Quest, sein Bruder, Kai Michael Wolf, Vater des Knaben, Alwin Joachim Meyer, Mutter des Knaben, Margot Leonard, Mädchen, Sabine Postel, deren Freundin, Rosemarie Förkel, Vater des Mädchens, Jaromir Borek, Mutter des Mädchens, Marianne Moser, Großvater, Rudolf Kleinfeld-Keller, Frau Qual, Magda Hennings. Kindermädchen Ingrid Lammerding, Tante Annelie Jansen, alte Frau Carla Neitzel. Regie Raoul Wolfgang Schnell, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1970. Jeden Tag ist Hörspielzeit, immer ab 19 Uhr in WDR 3. WDR 3 Foyer. Herzlich willkommen, ich bin Johannes Zink. Das Cembalo wird Sie heute durch den Abend bei WDR 3 begleiten. Diesen silbrigen Klang, den leisteten sich im 17. und 18. Jahrhundert vor allem die betuchteren Musikfreunde. Alleine in der Anschaffung war so ein Instrument ein kostspieliges Vergnügen. Im Hause eines vornehmen Ministers im barocken Dresden, da durfte ein Cembalo natürlich nicht fehlen. Und in so einem Ministerhaus wurde 1717 ein Cembalo-Wettstreit zwischen Johann Sebastian Bach und dem französischen Virtuosen Louis Marchand inszeniert. Ein Showdown, der freilich ausfiel, weil Marchand wohl Bachs Spiel vorab heimlich belauschte und dann Hals über Kopf die Flucht ergriff. Wäre er geblieben, wer weiß, vielleicht wäre das hier eines seiner Wettbewerbsstücke gewesen. Thank you. Eine Sarabande von Louis Marchand. Den Cembalisten dieser Aufnahme von den Tagen Alter Musik in Herne 2018 werden Sie heute noch ausführlicher kennenlernen. Es ist der Russe Stanislav Gress, der gleich bei WDR 3 Konzert einen Cembalo-Abend auf Schloss Hohenlimburg geben wird. Jetzt sind wir aber erstmal noch in Herne und da war 2018 Todsünden die Devise des Festivals. Und eine dieser Todsünden, das ist der Neid. Davon gab es in Musikerkreisen am Dresdner Hof offenbar jede Menge. Francesco Maria Veracini, der konnte ein Liedchen davon singen oder besser noch eines Geigen. Veracinis Geigenstil galt damals als genial und das setzte sich in barer Münze um. Der Italiener bezog ein höfisches Sondersalär und solche finanziellen Bevorzugungen sind damals wie heute ein Humus, auf dem Kollegenneid aufs Schönste gedeiht. Veracini dürfte ziemlich gemobbt worden sein, so sehr, dass er wohl aus reiner Verzweiflung im August 1722 zwei Stockwerk hoch zum Fenster hinausgesprungen, den einen Fuß zweimal und die Hüfte ganz entzwei gefallen. So liest man das in einer zeitgenössischen Chronik. Der Geiger Jewgeni Swiridow hat zusammen mit Stanislav Gress am Cembalo bei den Wittener Tagen 2018 Musik dieses so arg gebeutelten Genies aufgeführt. Hier ist Veracinis Capriccio con due soggetti aus der Sonate Nummer 5 G-Moll für Violine und Basso Continuo. Der Kabler kreist. Thank you. Musik von Francesco Maria Veracini mit dem Geiger Jewgeni Svidridow und dem Cembalisten Stanislav Gress. Stanislav Gress können Sie gleich beim WDR3-Konzert wiederhören mit seinem Cembalo-Abend beim Klavierfestival Ruhr im Fürstensaal des Schlosses Hohenlimburg. Der Hausherr dieser wunderbar oberhalb von Hagen gelegenen Höhenburg ist Fürst Maximilian zu Bentheim-Tecklenburg. In seinen Eröffnungsworten zu diesem Abend gab der Fürst ein ganz bemerkenswertes Detail seiner Biografie preis. Er ist das Patenkind des Cembalo-Altmeisters Gustav Leonhard. Und ich habe natürlich direkt gefragt, wie es denn dazu kommt. Die Antwort, wie könnte es bei so einer traditionsreichen Familie anders sein, führt in die Vergangenheit. Der Kabeler Kreis, alte Instrumente zum ersten Mal in den 1930er Jahren. Und die waren bereits bei uns am Schloss Reda und haben Konzerte gegeben in den 30er Jahren. Und dann hat meine Mutter diese Tradition wieder aufgenommen und sie war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und zwar, als die Chronik der Anna Magdalena Bach von Straub gedreht wurde, mit Gustav Leonhard in der Hauptrolle. Und mein Vater sieht ja auch so sehr aus wie diese Ahnenporträts, die Sie heute Abend im Fürstensaal von Schloss Hohenlimburg gesehen haben. Und da wurde gefragt, ob ich eine Rolle auch übernehmen möchte in dem Film. Und da haben sich kennengelernt. Er hatte aber keine übernommen natürlich, weil da war er dann doch etwas zu schüchtern. Aber seitdem war Gustav Leonhard in meiner Familie und hat eigentlich diese Konzertreihe, die ja jetzt in irgendeiner Weise auch so ein bisschen weitergeht, gemanagt und immer wunderbare Künstler nach Reda geholt. Und es gab fantastische Konzerte mit Namen wie Niki Hanunkur und Alfred Deller und Jordi Savall und eigentlich die ganze große Garde der alten Musik der, man sagt, der Vorgeneration, wenn man so möchte. Jetzt wissen Sie also, wieso Fürst Maximilian zu Bentheim-Tecklenburg Gustav Leonhard als Paten hat. Bei solchen Zusammenhängen wundert es natürlich kaum, dass seine fürstliche Durchlaucht auch die alte Musik von heute mit offenen Armen bei sich zu Hause auf Schloss Hohenlimburg empfängt. Unter den zahlreichen Aufnahmen mit Gustav Leonhard gibt es eine ganz interessante Rarität, eine 1959 beim WDR entstandene unveröffentlichte Einspielung einer Pavana von Robert Johnson. In diesem Stück spürt man sehr deutlich die neue Art des Cembalo-Spiels, die Gustav Leonhard seinerzeit etablierte. Nicht mehr der motorisch-mechanische Ablauf ist ihm wichtig, sondern die flexible, phrasierende Ton- und Tempogestaltung, diese kleinen Verzögerungen, die den harmonischen Spezialitäten des Stückes nachhorchen. Und wir horchen jetzt noch ein bisschen dem Spiel von Gustav Leonhard nach. Bis gleich im Konzert. Ich freue mich auf Sie. Thank you. Es ist 20 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Udo Stiel. Guten Abend. Russlands Präsident Putin und der ukrainische Staatschef Selenskyj haben erstmals miteinander über den Ukraine-Konflikt gesprochen. Der Kreml in Moskau teilte mit, Selenskyj habe Putin angerufen und die Situation in der Ostukraine thematisiert. Christine Auerbach, WDR Moskau. Konkret hätten Wladimir Putin und sein ukrainischer Amtskollege Volodymyr Selenskyj über Siedlungsfragen im Konfliktgebiet der Ukraine gesprochen, über die Rückkehr von Bewohnern und einen Austausch von Gefangenen, teilte der Kreml mit. Die Initiative für das Telefonat ist dabei von Kiew ausgegangen. Dass schon ein einfacher Anruf solche Schlagzeilen machen kann, zeigt, wie verfahren die Situation zwischen den Nachbarn Russland und Ukraine ist. Bisher hatte Putin dem neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht einmal zu seinem Amtsantritt Ende Mai gratuliert. Dass die